Good morning and good morning. Guten Morgen und guten Morgen. Verse 22 of 1 Corinthians 16. Vers 22 im 1. Korinther 16. If anyone doesn't sincerely love the Lord, he deserves to be doomed as an outcast. Wenn jemand den Herrn nicht aufrichtig liebt, verdient er es, als Ausgegrenzter verdammt zu sein. That's a very strong word here from Apostle Paul. Das ist ein sehr starkes Wort des Apostels Paulus. Now the word that Paul uses here as being doomed as an outcast. Der Ausdruck als Ausgegrenzter verdammt sein, den Paulus hier verwendet, it's the Greek word anathema. Kommt vom griechischen Wort anathema. That actually means to be really cast away, cast off. Das bedeutet, dass man wirklich gemieden wird, fallen gelassen wird. Now look what Paul is saying here, so strong. Schau, was Paulus hier so deutlich zum Ausdruck bringt. Anybody who doesn't sincerely love the Lord. Jeder, der den Herrn nicht aufrichtig liebt, he should be cut off. Soll abgeschnitten werden. But you know what's interesting? In the word that he uses here for love, he does not use the word agape, he uses the word philia. Weißt du, was interessant ist? Das Wort, das er hier für Liebe verwendet, ist nicht das Wort agape, er benutzt das Wort philia. So the Apostle Paul is saying that if you don't love the Lord Jesus Christ with a friendly love, der Apostel Paulus sagt, wenn du den Herrn Jesus Christus nicht in freundschaftlicher Liebe liebst, then you should be cut off. Sollst du ausgegrenzt werden, abgeschnitten werden. Now here's what I believe what he was trying to say. Ich denke, er möchte damit Folgendes sagen. He was not trying to be angry at people who don't walk in love. Er war nicht zornig über Menschen, die nicht in der Liebe wandeln. But he's saying to people, look, as a church, we don't have another choice but to honestly, sincerely love the Lord. Aber er sagt den Leuten, schaut, als Gemeinde haben wir keine andere Wahl, als den Herrn ehrlich und aufrichtig zu lieben. Otherwise we can't be really part of the church. Sonst können wir nicht wirklich ein Teil der Gemeinde sein. You know, and there are so many people who today they want to be part of the church, but they only want to be just selfish to get blessed, blessed, blessed, blessed. Es gibt heute so viele Menschen, die Teil der Gemeinde sein wollen, die aber so egoistisch sind. Sie wollen gesegnet, gesegnet, gesegnet, gesegnet werden. This is like a cancer cell. Das ist wie eine Krebszelle. A cancer cell doesn't give anything, it just takes life. Eine Krebszelle gibt nichts, sie nimmt nur das Leben. And this seems to be a very common thing today. Das scheint heute sehr verbreitet zu sein. We like to meet together with a group of people that give us, give us, give us. Wir treffen uns gerne mit einer Gruppe von Menschen, die uns geben, die uns geben, uns geben. And remember what the Apostle John said. Erinnere dich an die Worte des Apostel Johannes. You are a liar if you say you love God but don't love your brother. Du bist ein Lügner, wenn du sagst, du liebst Gott, aber deinen Bruder nicht liebst. These are very, very strong words. Das sind sehr, sehr starke Worte. So Paul said, you can't call yourself part of the Christian community, but not really love the Lord in a friendship love. Paulus sagt, dass du dich nicht als Teil der christlichen Gemeinschaft bezeichnen kannst, wenn du den Herrn nicht wirklich freundschaftlich liebst. And then the Passion translates it here, our Lord has come. But in the Greek, it is simply the word Maranatha. Die Passion übersetzt weiter, unser Herr ist gekommen. Im Griechischen ist es einfach das Wort Maranatha. Maranatha, it actually can mean both, if you look carefully in the Greek and Aramaic. Maranatha bedeutet im Grunde zweierlei, wenn du im Griechischen und Aramäischen genau schaust. Because really, Maranatha is an Aramaic word that has just been taken over in the Greek manuscript. Denn eigentlich ist Maranatha ein aramäisches Wort, das einfach in die griechischen Handschriften übernommen wurde. And in the Aramaic, it actually could mean both that the Lord has come or the Lord comes. Im Aramäischen kann es zweierlei bedeuten, nämlich dass der Herr gekommen ist oder dass der Herr kommt. So I think it's incredible how Paul brings us back again to remember everything is about Jesus Christ and remember he's on his way back. Ich finde es erstaunlich, wie Paulus uns wieder daran erinnert, dass sich alles um Jesus Christus dreht und dass er auf seinem Weg zurück ist. And then he finishes with the greetings that many times he starts with. Dann schließt er mit einem Gruß, mit dem er oft beginnt. May the grace and favor of our Lord Jesus be with you. Möge die Gnade und Gunst unseres Herrn Jesus mit euch sein. I don't understand from studying this in the whole context of the New Testament. Wenn ich das im gesamten Zusammenhang des Neuen Testaments studiere, that the Apostle Paul wanted to say that God's grace should be given to you. Verstehe ich es nicht so, dass der Apostel Paulus sagen möchte, dass Gottes Gnade uns gegeben werden soll? Because God's grace has been given to us. Denn die Gnade Gottes ist uns bereits gegeben worden. Paul is expressing his desire that in a day-to-day experience they should live in the grace of the Lord Jesus Christ. Paulus drückt damit seine Sehnsucht aus, dass sie den Herrn täglich erfahren sollen, weil sie in der Gnade des Herrn Jesus Christus leben. It's like me saying, hey, listen, I'll see you guys tomorrow. Das ist so, als würde ich sagen, hey, hör zu, wir sehen uns morgen. Remember to live in the grace of the Lord Jesus Christ. Denk daran, in der Gnade des Herrn Jesus Christus zu leben. Unfortunately, many churches have made this just an empty saying. Leider haben viele Gemeinden das zu einer leeren Redewendung gemacht. Just like we've made it a religious saying, you know, when we say, oh, God bless you. Genauso wie es zu einem religiösen Spruch gemacht wurde, in dem gesagt wird, Gott segne euch. But I don't believe Paul used religious statements. Ich glaube jedoch nicht, dass Paulus religiöse Aussagen verwendet. He expressed his sincere desire that they would experience and walk in the grace of the Lord Jesus Christ. Er drückt seinen aufrichtigen Wunsch aus, dass sie die Gnade des Herrn Jesus Christus erfahren und darin wandeln. This is something we should remind ourselves every single day. Daran sollen wir uns jeden einzelnen Tag erinnern. Are you walking in practice and experience today in God's grace? Wandelst du heute in Gottes Gnade, so dass du sie erlebst und erfährst? If you are not, you should look into the mirror in the morning after you get up. Wenn nicht, schau morgens nach dem Aufstehen in den Spiegel. Look in the mirror and say. Schau in den Spiegel und sag. Today you need to experience the grace of the Lord Jesus Christ. Walk in it. Heute erlebe ich die Gnade des Herrn Jesus Christus. Ich wandle in ihr. Take it. Ich nehme sie an. Live in it. Ich lebe in ihr. And then Paul, as always, a man of incredible love. Zum Schluss sagt Paulus, ein wunderbarer Mann der Liebe. He finishes saying, I send my love to all of you who are joined in the life of Jesus, the Anointed One. Ich sende meine Liebe an alle, die mit Jesus, dem Gesalbten, in Verbundenheit leben. And the word love here is agape. Das Wort Liebe ist hier Agape. So Paul is desiring. Hier wünscht sich Paulus. That they walk in the agape love of the Lord Jesus Christ every day. Dass sie jeden Tag in der Agape-Liebe des Herrn Jesus Christus leben. And they understand that he is a man who also loves them. Und dass sie verstehen, dass er ein Mensch ist, der sie auch liebt. Guys, this is the end of 1 Corinthians. Leute, das ist das Ende des 1. Korintherbriefes. We've made it and we've tackled the whole letter. Wir haben es geschafft, wir haben den ganzen Brief durchgenommen. And I hope you've been edified, blessed and challenged. Ich hoffe, ihr wurdet erbaut, gesegnet und herausgefordert. More than anything, live in it. Mehr als alles andere, lebt es. Now, if you are blessed and edified by our daily devotion, fühlst du dich durch unsere täglichen Andachten gesegnet und gestärkt? Go and tell your friends about it. Erzähl deinen Freunden davon. Many people don't even know that we have this devotion. Viele Menschen wissen gar nicht, dass es diese Andachten gibt. I will see you guys tomorrow. Bis morgen.